Der Gouverneur der Administration der russischen Region Primorsk, Wladimir Mikloschewski, widmete dem Genossen Kim Jong-un ein Geschenk. Das wurde am 28. September vom Stellvertreter des Gouverneurs, Sergei Nihayev, der sich zu Besuch in der DVK aufhält, einem koreanischen Mitarbeiter übergeben.